Dann begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser Online-Veranstaltung und hoffe, dass ich gut zu hören bin. Mein Name ist Lukas Hohlfeld, ich bin Mitglied des Bildungskollektivs und freue mich, dass ich heute hier Martin Mettin ankündigen kann, der heute sprechen wird über eine kritische Theorie des Hörens nach Ulrich Sonnemann. Bevor ich was zum Kontext dieser Veranstaltung sage und ein paar Worte zu Martin selber, würde ich was zum technischen Ablauf einfach sagen. Im Moment sind alle Teilnehmer dieser Online-Konferenz stumm geschaltet. Wir würden euch bitten, das auch so beizubehalten und auch die Kameras auszulassen während des Vortrags, einfach damit es so wenig wie möglich Nebengeräusche gibt und alle möglichst mit stabiler Verbindung dem Vortrag folgen können. Es gibt dann im Anschluss an den Vortrag von Martin die Möglichkeit der Diskussion und es gibt zwei Möglichkeiten eigentlich dann an dieser Diskussion teilzunehmen. Bisher hatten wir die Veranstaltung direkt live gestreamt aus der ACC-Galerie. Heute streamen wir quasi dezentral aus Berlin und aus Halle. Das heißt, dass es diesmal aber auch die Möglichkeit gibt, dann in der Diskussion, ja, sozusagen für die Teilnehmer, ja, das Mikrofon anzuschalten und ihr könnt die Fragen direkt an Martin richten. Ich würde das dann so ein bisschen moderieren. Ihr könnt aber nach dem Vortrag, aber auch schon während des Vortrags, die Chat-Funktion nutzen und dort Fragen reinschreiben. Die werde ich dann im Anschluss, ja, sozusagen nochmal vorlesen, sodass auch alle das mitbekommen. Technisch vielleicht auch interessant, es wird im Zuge des Vortrags mehrere Einspieler und Tonbeispiele geben. Für die ist es sinnvoll, dass ihr Kopfhörer benutzt, weil die, ja, Klänge so am besten quasi rüberkommen. Genau, zur Veranstaltung heute. Für mich hat sich diese Veranstaltung eigentlich ja in gewisser Weise angebahnt. Inhaltlich hat es, denke ich, ja, gibt es Querverweise von bisherigen Auseinandersetzungen, die im Rahmen der Reihe Kunstspektakel und Revolution geführt worden sind. 2011, das war damals die dritte KSR-Reihe, also vor genau 10 Jahren, ging es in der KSR-Veranstaltungsreihe um die fünf menschlichen Sinne und was eben diese Sinne und die Sinnlichkeit mit einer kritischen Ästhetik zu tun haben. Und damals war der Veranstaltungsreihe ein Zitat von Karl Marx vorangestellt aus den Pariser Manuskripten, das ich hier auch kurz vorlesen möchte. Marx schreibt dort: Die Sinne des gesellschaftlichen Menschen sind andere Sinne wie die des ungesellschaftlichen. Erst durch den gegenständlich entfalteten Reichtum des menschlichen Wesens wird der Reichtum der subjektiven menschlichen Sinnlichkeit, wird ein musikalisches Ohr, ein Auge für die Schönheit der Form, kurz werden erst menschliche Genüsse fähige Sinne. Sinne, welche als menschliche Wesenskräfte sich bestätigen, teils erst ausgebildet, teils erst erzeugt. Denn nicht nur die fünf Sinne, sondern auch die sogenannten geistigen Sinne, Wille, Liebe etc., mit einem Wort, der menschliche Sinn, die Menschlichkeit der Sinne, wird erst durch das Dasein seines Gegenstandes, durch die vermenschlichte Natur. Die Bildung der fünf Sinne ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte. Also das ist das Zentrale, denke ich, dieser Überlegung von Karl Marx zu sehen. Der menschliche Sinnesapparat ist nicht Fixes, ist nichts absolut Fertiges, sondern ist selber etwas, das ja sich in einer historischen Entwicklung befindet. Im Zuge dieser Veranstaltungsreihe damals 2011 sind wir recht schnell darauf gestoßen, dass in der modernen, in der kapitalistischen Gesellschaft der Sehsinn den anderen Sinnen übergeordnet ist, dass es also eine Hierarchisierung der Sinne gibt. Das hat dann im Anschluss an diese Veranstaltungsreihe in der dritten Ausgabe des Kunstspektakel- und Revolutionsmagazins Christopher Zwie in einem Text auch zentral dargelegt, dass sozusagen das Auge und ja, der Kapitalismus eine Verschwisterung haben. Das Spektakel ist da das zentrale Stichwort. Für mich hat sich dann im Zuge des Lesens dieses Buches von Martin Mettin, Kritische Theorie des Hörens, hat sich dann erst sozusagen die Systematik dessen ein bisschen herausgestellt und erst dadurch bin ich auch darauf gestoßen, dass eben Ulrich Sonnemann, insbesondere in seinem Spätwerk, ja, diese Hierarchisierung der Sinne eben bearbeitet und dann zentral auf das Hören blickt. oder auf das Hören hört, könnte man auch sagen. Also es geht um Hellhörigkeit und ja, als dieses Buch erschienen ist und ich das mitbekommen habe, dass es in Entstehen ist und dann auch klar wurde, es soll in der KSR-Veranstaltungsreihe in diesem Jahr eben um Musik und um Hören gehen, dann lag es für mich sehr nahe, eben Martin zu fragen, ob er Lust hat, eben im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe zu referieren. Kunst, Spektakel und Revolution, das habe ich vergessen zu sagen, ist auch eine Kooperation quasi. Also es ist eine Kooperation der ACC-Galerie Weimar, des Bildungskollektivs und wird gefördert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ja, sozusagen mit so einem Rückblick wird vielleicht auch deutlich, dass wenn man sowas über längere Zeit hinweg organisiert, sich dann eben auch Konstellationen und Kontinuitäten der Diskussionen ergeben. Und das freut mich sehr, dass eben die Diskussion in diesem Sinne hier heute fortgesetzt wird. Martin Mettin hat Rechtswissenschaft, Sozialwissenschaften und Philosophie in Leipzig und in Berlin studiert. Er begibt sich immer wieder auf die Suche nach außergewöhnlichen Klängen. Ich denke, das werden wir heute auch im Zuge dieses Vortrages merken. Und ja, ein Zeugnis auch dieser Klangsuche vielleicht ist auch tatsächlich in der letzten Ausgabe von Kunst, Spektakel und Revolution. Die siebte Ausgabe, die sich mit der Farbe Schwarz auseinandersetzt, da hat Martin Mettin eine ja, Konzertrezension drin veröffentlicht, Musik im Schein von Taschenlampen. Das vielleicht soweit zur Vorrede. Ich freue mich, dass du hier zu Gast bist, Martin, und würde jetzt erstmal die Kamera ausschalten und melde mich dann bei der Diskussion wieder. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, ich bin jetzt zu hören. Ich gehe davon aus, wenn nicht, dann bitte ich um eine kurze Rückmeldung. Ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung, Lukas, und auch ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, im Rahmen der Reihe Kunstspektakel und Revolution über mein Buch sprechen zu dürfen. Und ich freue mich sozusagen, in die digitale ACC-Galerie eingeladen zu sein. Und weil das gerade ja alles etwas absurde Zustände und Umstände sind, und wir, wie Lukas gerade schon gesagt hat, dezentral streamen, habe ich also auch die Freude, die verehrten unsichtbaren Gäste alle bei mir zu Hause willkommen heißen zu dürfen. Insofern herzlich willkommen auch bei mir zu Hause in Berlin. Ja, im Grunde hat Lukas schon einige wesentliche Dinge genannt. Ich könnte es kurz machen und sagen, das Zentrale ist eigentlich mit dem Marx-Zitat zu Beginn schon genannt worden. Ich fasse mich kurz und das war's. Das soll es natürlich nicht gewesen sein. Ich möchte heute einiges zu Ulrich Sonnemann vorstellen, und insbesondere zu Sonnemanns Überlegungen zu einer kritischen Theorie des Hörens. Gelegentlich, wenn ich über Sonnemann spreche, beginne ich mit einigen biografischen Daten, da Sonnemann ja nicht gerade zu den bekanntesten Philosophen des 20. Jahrhunderts gehört. Ich dachte mir, da Lukas und ich vorab schon ein kleines Interview geführt haben und das Gespräch bei Radio Korax auch nachzuhören ist, dass ich es heute mal dabei belasse, etwas über Sonnemanns Werkbiografie zu sagen und nicht konkret auf sein Leben eingehen werde. Vielleicht nur einige wenige Stichpunkte zu dieser Werkbiografie und zum Leben von Ulrich oder zum Denken von Ulrich Sonnemann vielmehr. Sonnemann kommt eigentlich gar nicht aus der kritischen Theorie, sondern stärker aus dem Existenzialismus, der Existenzphilosophie und auch der therapeutischen Variante der Existenzphilosophie, nämlich der Daseinsanalyse. Und hat dann erst relativ spät in den 50ern zur kritischen Gesellschaftstheorie gefunden, das aber in einer Form von Selbstaufklärung, die umso vehementer ausfällt. Und das wichtigste Zeugnis dafür ist die negative Anthropologie von 1969. Um zu erfassen, was diese negative Anthropologie eigentlich bedeutet, gibt es eine wunderbare Formulierung in diesem Buch, die das Ganze auf den Punkt bringt. Sonnemann spricht nämlich davon, dass dieser Ansatz eine Erschließung des Humanen aus seiner Abwesenheit und Verleugnung wäre, also das Verfahren der bestimmten Negation bezogen auf menschliche Zusammenhänge. Und das wäre einer der Punkte, wo eben das Zitat von Marx, was Lukas zu Beginn genannt hat, einschlägig wäre sicherlich. Also auch für die Frage danach, wie die menschlichen Sinne organisiert sind, geht es nicht so sehr darum, nach positiven Anthropologemen zu fragen, sondern eher darum, die ja, Verstümmelung, die Verunmöglichung von Sinneswahrnehmung zum Gegenstand zu machen. Das Ganze führt dann Sonnemann auch zu seinem Spätwerk. Das sind Themen, die sich in seinem Denken schon vorher andeuten, aber erst in seinen späten Arbeiten wirklich ausgeführt werden, nämlich die Fragen zum Hören. Sonnemann wollte eine transzendentale Akustik verfassen. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen. Man kann nicht mal sagen, dass diese transzendentale Akustik Fragment geblieben ist, denn de facto liegen wenige Vorüberlegungen und Vorarbeiten in Aufsatzform vor, aber eine wirklich angefangene transzendentale Akustik lässt sich da nicht finden. Das ist einerseits schade, andererseits hat mir das die Möglichkeit gegeben, da einige Dinge zu rekonstruieren oder vielleicht auch zu erfinden oder hinzuzufügen, die bei Sonnemann aus Gründen nicht zu finden waren, weil er eben dieses Werk gar nicht schreiben konnte. Vielleicht eine Sache zu meinem Buch über Sonnemann. Ich zeige es auch noch einmal kurz in die Kamera. Zu meinem Buch. Ich gehe in gewisser Weise in Gegenrichtung zur Werkbiografie vor, fange also mit Fragen nach der transzendentalen Akustik und dem Hören an und versuche Spuren dessen durch Sonnemanns Denken nachzuzeichnen. Und in der negativen Anthropologie, aber auch in seinen Auseinandersetzungen mit therapeutischen Verfahren zu rekonstruieren. Es geht in meinem Buch stark um das Hören und es soll auch heute wesentlich um das Hören gehen. Und bevor ich weiteres vortrage, würde ich Sie und euch gerne alle zum Hören einladen. Und wir beginnen mit einem kleinen Musikauszug, nämlich dem Streichquartett Gran Torso von Helmut Lachenmann. Da hören wir den Anfang. Und ich würde Lukas bitten, die Aufnahme zu starten. Ja, vielen Dank. Wir hören nur den Anfang und den Beginn dieses, wie ich finde, wunderbaren Streichquartetts. Und ich hatte den Eindruck, es wäre schön, mit dieser Musik zu beginnen aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass sowohl Helmut Lachenmann, der Komponist dieser Musik, die wir gerade gehört haben, als auch Ulrich Sonnemann, über den es ja heute gehen soll, dass beide den Begriff der Hellhörigkeit für ihre Arbeiten nutzen. Was das bei Sonnemann bedeutet, darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Helmut Lachenmann, der Komponist, auf den Sonnemann übrigens leider nirgendwo in seinem Werk eingeht, aber Lachenmann meint mit dieser Hellhörigkeit, die er in seiner Musik hervorbringen will, eine ganz spezifische Sache, und das hat man, denke ich, gerade gut gehört, nämlich eine Irritation erstmal der normalen Konzerterwartung und Konzerthaltung. Also wenn man so ein Streichquartett sieht, dann würde man vermutlich die Produktion von ganz anderen Klängen erwarten, nämlich klassischen Tönen. Was wir aber hier hören konnten, das waren keine Töne, sondern Geräusche. Und mit dieser Art der Geräuschproduktion will Lachenmann das Konzertpublikum irritieren und dadurch aber dazu bringen, dass das Gehör in gewisser Weise sich neu auf das akustisch Vernehmbare ausrichten kann und in seinen Erwartungen eben irritiert wird. Diese Form der Irritation in einer ganz anderen Weise nimmt sich auch Sonnemann vor. Und das hat Lukas am Anfang schon genannt. Bei Sonnemann geht es eben darum, das Gehör als Erkenntnisorgan wieder zu rehabilitieren möglicherweise und zumindest auch eine Kritik zu formulieren gegen die Dominanz des Sehens, wenn es um Erkenntnisfragen geht. Was genau dieser Punkt ist, darauf werde ich gleich noch kurz zu sprechen kommen. Eine wesentliche Sache, die sich auch an dieser Musik zeigt, ist, dass die Zeit eine ganz besondere Rolle spielt. Also Zeitwahrnehmung und Musikwahrnehmung sind ja in gewisser Weise über das Ohr verbunden. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem Sonnemann immer wieder darauf insistiert, dass das Gehör im Erkenntnisapparat seine Rolle wiederfinden müsse, um eben dem Eigenleben der Zeit seinen Raum zu geben. Und da Musik eine Zeitkunst ist, wird das eben besonders hörbar für Sonnemann an musikalischen Fragen. Ich will kurz einen kleinen Auszug aus der Einleitung lesen, wo vielleicht nochmal etwas deutlicher wird, was eigentlich diese These aus Sonnemanns Spätwerk sagen möchte. Also, ich trage vor aus der Einleitung. Die Pointe von Sonnemanns Thesen und Abhandlungen zum Hören ließe sich in einem ersten Annäherungsversuch vielleicht mit einer Formulierung Klaus Heinrichs fassen, der nämlich darauf hinwies, dass das für die kritische Theorie sehr wichtige Wort Verblendungszusammenhang ein die Lichtmetapher der Aufklärung zu Grabe tragendes Wort sei. Aufklärung wird hier also wörtlich als ein Hellermachen verstanden. Die Formulierung Heinrichs impliziert, dass das Sehen im Laufe der Kulturgeschichte eine immer stärkere Tendenz zum verdinglichenden und instrumentellen Registrieren annimmt und sich darin mit den herrschaftsförmigen Aspekten im Aufklärungsprozess selbst verbindet. Also, um die Metapher nochmal aufzunehmen, es geht um eine Überblendung und Aufklärung wird insofern zu etwas wie einer Okulartyrannis, also einer Tyrannei des Sehens, wie Sonnemann das nennt. Sonnemann zufolge sind es die geistesgeschichtlich zunehmend vernachlässigten Potenziale des Hörens, die eine kritische Gegenposition hierzu formieren können. Ziel solch negativ-anthropologischer Aufklärungskritik ist aber ein Mehr an Aufklärung und keineswegs potenzierte Verdunklung der Verhältnisse. In diesem Sinne verbindet Sonnemann Überlegungen zur Vernunft mit ihrem sinnlich-akustischen Potenzial. Was Sonnemann einfordert, ist Hellhörigkeit. Eine besondere Aufmerksamkeit für die in Widersprüche verstrickte menschliche Welt, die es trotz aller Aufklärungskritik eben nach wie vor aufzuklären, also heller zu machen gilt. Mit seinem Spätwerk wollte Sonnemann eine transzendentale Akustik entwerfen, wie er das nannte. Das Schlagwort erinnert an die Transzendentalphilosophie Immanuel Kants und deutet bereits an, worum es hierbei gehen soll. Nicht wird Hören als eine schlechterdings unmittelbare, vorsprachliche oder sonst wie unvernünftige Erfahrung thematisiert, sondern es wird geradezu im Gegenteil auf ein Erkenntnismoment im erfahrenen Hören hingewiesen. Zum Thema wird also gewissermaßen ein Hören zweiter Potenz, ein schon reflektiertes, insofern vergeistigtes Hören. Darin deutet sich das Telos des Sonnemannschen Denkens an, die Suche nach einem kritisch reflektierten Vernunftbegriff, der gewisse instrumentelle oder positivistische, aber auch irrationalistische oder gegenaufklärerische Tendenzen und Zurichtungen zurücknimmt, sich aus ihnen befreit. Trotz berechtigter Vernunftkritik, wie sie im Laufe der Philosophiegeschichte verschiedentlich geäußert wurde, soll nicht hinter Vernunft und Aufklärung zurückgegangen, vielmehr das von Vernunft getrennte, durch Vernunft selbst eingeholt werden. Einholen, nicht jedoch in dem Sinne, wie man bei stürmischer See- oder Windstille ein Segel einholt, eher wie beim Radrennen, wenn die Davongefahrenen wieder in Sichtnähe gelangen, oder wie das Einholen eines Gutachtens oder einer Expertise. In den Reflexionen aufs Hören jedenfalls kann, so Sonnemanns Hoffnung, an die sinnlichen wie somatischen Aspekte von Vernunft erinnert werden. Ja, so viel als kurzer Einstieg oder Auszug aus der Einleitung und vielleicht noch einmal ein kurzer Rückblick oder ein Rückhören auf das, was wir gerade gehört haben, nämlich die Musik von Helmut Lachenmann. Eine der zentralen Thesen Sonnemanns ist eben, dass wenn man sich auf den Sinn des Hörens und nicht so sehr auf die Okulathörenes und das Auge verlässt, dass dann zum Beispiel auch so etwas wie die Zeitstrukturen des Denkens eine ganz andere Dimension erhalten. Deutlich wird das, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, was wir gerade gehört haben davor, nämlich das Musikstück, dass die Töne, auch wenn es Geräusche sind, wie in diesem Falle, immer nur eine unendlich kurze Zeit zu hören sind. Sobald sie erklingen, sind sie auch schon wieder verschwunden. Trotzdem können wir aber viel größere Zusammenhänge hören. Und selbst so ein Stück wie das von Helmut Lachenmann ist eben mehr als bloß ein Rauschen, mehr als bloß eine Aneinanderreihung von Geräuschen. Ich denke, das hat man gehört, dass da eine sinnhafte Struktur hinter dieser Produktion der Geräusche steht. Und das hat eben auch damit zu tun, dass wir einmal erinnernd uns zurückrichten können auf das, was verklungen ist, aber gleichzeitig auch uns nach vorne richtend, erwartend vorstellen können, wie diese Geräusche sich wohl weiterentwickeln. Und spannend wird es dann, wenn es zu Brüchen kommt zwischen der Erinnerung und der Erwartung. Und das ist eben eines dieser Themen, die Sonnemann fasziniert und die er in seinem Werk immer wieder aufnimmt und dann gegen Ende seines Lebens zum Hauptthema macht, also die Frage, was ein erinnerndes und erwartendes Denken mit Musik zu tun hat und mit dem Hören und den Eigentümlichkeiten, dem Eigensinn der akustischen Erfahrung. Gleichzeitig, das hatte ich auch schon angedeutet, steht aber für Sonnemann auch die These der Okulartyrannis im Raum und, das haben wir gerade auch gehört, nochmal die These, dass mit Zunahme der Aufklärung, aber auch im Prozess der bürgerlichen Vergesellschaftung und der kapitalistischen Vergesellschaftung das Auge immer dominanter wird und ja in gewisser Weise eine Dominanz über alle Sinne beansprucht und zum Herrschaftsorgan wird. Diese These findet sich nicht nur bei Sonnemann, die findet sich auch bei anderen. Sonnemann hat es aber in besonderer Weise mit diesem Begriff der Okulartyrannis ins Bewusstsein gerufen. Und verbunden mit dieser These, dass das Auge eine Dominanz erwirkt oder erwirbt, geht die These einher, dass das Ohr ja zunehmend seine Potenziale einbüßt und ins Hintertreffen gerät. Und deshalb spielt in Sonnemanns Überlegungen auch so etwas eine Rolle wie das Phänomen der tauben Ohren, der verschlossenen Ohren, das er an vielen Stellen kritisiert. Das Ganze findet sich zum Beispiel auch in einer Geschichte, die relativ bekannt sein dürfte, nämlich in der Geschichte der Vorbeifahrt an den Sirenen, die ja unter anderem in der Dialektik der Aufklärung thematisiert wird, also der homerische Epos, Odysseus, der an den Sirenen vorbeisteuert und in dieser Geschichte, in der klassischen Erzählung, bei Homer ist es so, dass Odysseus sich an den Mast ketten lässt und seine Ruderer sich die Ohren verstopfen müssen, damit die Ruderer vorbeischiffen können, während Odysseus den Gesang der Sirenen hören kann. Diese Geschichte wandert in gewisser Weise durch die Zeit und Sonnemann nennt diese Erzählung am Rande. Ich habe versucht, in dem Buch dem etwas nachzugehen, weil mir scheint, dass da das Verhältnis von Sehen und Hören nochmal auf eine sehr interessante Weise beleuchtet wird. Und gerne würde ich aus diesem Kapitel auch noch ein kleines Stück vortragen. Das Kapitel heißt Schweigen der Sirenen bzw. Verhalt des Schweigen der Sirenen unvernommen. Die Dialektik der Aufklärung attestiert der unter undurchdringbaren Herrschaftsverhältnissen leidenden Menschheit eine grundsätzliche Fühllosigkeit und mangelnde Erfahrungsfähigkeit, die Unfähigkeit, mit eigenen Ohren Ungehörtes hören, Unergriffenes mit eigenen Händen tasten zu können. Sinnbild für jenen Zustand der Fühllosigkeit, der auch mit instrumentaler Rationalität und Zurichtung menschlichen Lebens nach Maßgaben abstrakt-ökonomischer Gesetze einhergeht, sind die verschlossenen Ohren aus der Odyssee. Also das, was wir unter anderem aus der Dialektik der Aufklärung kennen. Doch ließe sich das Symptom eines sedierten Sensoriums, das ist ein Begriff von Sonnemann, an anderer Stelle möglicherweise treffender auffinden als bei Homer. Seit der Antike wandelt die Figur des Helden Odysseus durch die Literaturgeschichte, die Erzählung von seiner listenreichen Vorbeifahrt an den Sirenen dabei verschiedene Varianten finden lassend. Und an der Stelle möchte ich ganz kurz auf ein anderes Buch hinweisen, nämlich Gesänge der Stille von Oliver Voss. Ich hoffe, man kann es sehen. Ein Buch, das sich genau mit diesen Fragen beschäftigt, auf das ich mich auch sehr stütze in meinen folgenden Ausdeutungen. Und das sind aber Fußnoten, die in dem Kapitel zu finden sind, die ich jetzt nicht vortrage. Insofern sei hier darauf hingewiesen, dass sich vieles in dem Buch findet, das auch für die Zusammenhänge, die insgesamt diese Reihe der Kunstspektakel und Revolution betrifft, sicherlich sehr spannend sind. Also, zurück zu den verschiedenen Varianten des Odysseus. In der literarischen Moderne, damit der von der Dialektik der Aufklärung beschriebenen Epoche ungleich näher als der antike Text, bedient sich Franz Kafka des Stoffes auf eine Weise, die frappierend an Horkheimers und Adornos Odysseus erinnert. In der kurzen Erzählung »Das Schweigen der Sirenen« ist es der zunächst etwas einfältig daherkommende Held Odysseus selbst, der sich zum Schutz vom lockenden Sirenengesang die Ohren verschließt. Zitat Kafka aus der genannten Geschichte. Beweis dessen, dass auch unzulängliche, ja kindische Mittel der Rettung dienen können. Um sich vor den Sirenen zu bewahren, stopfte sich Odysseus Wachs in die Ohren und ließ sich am Mast festschmieden. Ähnliches hätten natürlich seit jeher alle Reisenden tun können, außer denen, welche die Sirenen schon aus der Ferne verlockten, aber es war in der ganzen Welt bekannt, dass dies unmöglich helfen konnte. Der Sang der Sirenen durchdrang alles und die Leidenschaft der Verführten hätte mehr als Ketten und Mast gesprengt. Daran aber dachte Odysseus nicht, obwohl er davon vielleicht gehört hatte. Er vertraute vollständig der Hand Wachs und dem Gebinde Ketten und in unschuldiger Freude über seine Mittelchen fuhr er den Sirenen entgegen. Zitat Ende. Dass dieser Odysseus nicht mehr der archaische Held ist, als den Homer ihn beschrieb, deutet sich mehrfach an. Keine Seile, sondern die technologisch fortschrittlicheren Ketten binden Odysseus nun an den Mast, schmieden ihn gar fest. Auch ist Odysseus hier ohne Gefährten unterwegs, was ihn der bürgerlichen Monade ähnlich macht, die zwar der erzwungenen Gemeinschaft ihrer Sippe entronnen, zugleich im Durchleben einer Robinsonade, jedoch in der allgegenwärtigen, ökonomisch bedingten Konkurrenz ganz aus sich allein gestellt zu sein scheint, und zwar auf Gedeih und Verderb. Was zunächst recht wunderlich anmuten mag in Kafkas Variation, dass nämlich beide Hilfsmittel gegen die zerstörerischen Verlockungen der Sirenen, also Fesseln und das Verschließen der Ohren, bei seinem Odysseus zugleich zum Einsatz kommen, mag sich aus jedem atomisierten Zustand des modernen bürgerlichen Subjekts erklären. Das antike Gesellschaftsgefüge, wie es sich bei Homer präsentiert, war ein feudalherrschaftliches. Die Zwangsgemeinschaft, der Untertan leistet, für alle offensichtlich, mühevolle Arbeit für ihren Herrn, was diesem den Genuss sinnlicher Lust in weitaus größerem Maß gestattet als seinen Untergebenen. So werden bei Homer die beiden Schutzvorrichtungen gegen den Sirenensang, also Fesseln und Wachs, verschiedenen Subjekten zugedacht, gemäß ihrer hierarchischen Stellung im antiken Gesellschaftsgefüge. Kafkas moderner Odysseus jedoch befindet sich im Zustand abstrakter gesellschaftlicher Herrschaft. Als freier Lohnarbeiter scheint er ganz autonom zu agieren, sein eigener Herr, der nur für sich selbst arbeitet, mithin nur sich selber untertan. Was die Verhältnisse dieser Scheinautonomie jedoch verschleiern, dass der moderne Lohnarbeiter seine wahre Arbeitskraft zu Diensten ihm fremder und abstrakter Zwecke veräußern muss. Angesichts solcher Verhältnisse gilt, um der Selbsterhaltung im Konkurrenzkampf willen, Selbstdisziplinierung als oberste Maxime. Alles, was davon ablenkt, etwa die Verlockungen sinnlicher Lust und schwägerisches Versenken in Erinnerungen, stellt eine existenzielle Bedrohung für die Selbstbehauptung dar. Vielleicht erklärt sich hieraus, dass Kafkas Odysseus nun nicht mehr hören, sich dem Gesang und der Sinnlust nicht rezeptiv hingeben will, vielmehr seine eigene Überlegenheit über die unterworfene Natur unter Beweis zu stellen anstrebt. Besonders listenreich scheint dieses Unterfangen zwar nicht, eigentlich ja sollte laut Kafkas Version jedem die Unzulänglichkeit dieser Mittelchen bekannt sein. Dennoch gelingt auch seinem Odysseus die Vorbeifahrt, ohne dass er körperlich zu Schaden kommt. Nicht aber, weil das Wachs in den Ohren ein besonders probates Mittel wäre, sondern, und das ist eine erneute Variation des Themas mit einer geradezu aberwitzigen Wendung, weil die Sirenen zum ersten Mal in ihrer Geschichte schweigen, was den vermeintlichen Triumph des Odysseus höchst fragwürdig erscheinen lässt. Dazu nochmal ein Zitat von Kafka. Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als ihren Gesang, nämlich ihr Schweigen. Es ist zwar nicht geschehen, aber vielleicht denkbar, dass sich jemand vor ihrem Gesang gerettet hätte, vor ihrem Verstummen gewiss nicht. Dem Gefühl, aus eigener Kraft sie besiegt zu haben, der daraus folgenden, alles fortreißenden Überhebung kann nichts Irdisches widerstehen. Und tatsächlich sangen, als Odysseus kam, die gewaltigen Sängerinnen nicht. Sei es, dass sie glaubten, diesem Gegner könne nur noch das Schweigen beikommen, sei es, dass der Anblick der Glückseligkeit im Gesicht des Odysseus, der an nichts anderes mehr als an Wachs und Ketten dachte, sie allen Gesang vergessen ließ. Schreibt Kafka. Angesichts jenes überheblichen Gefühls des modernen Odysseus, der Vernarrtheit in seine technischen Fertigkeiten und Mittel der Naturbeherrschung, scheint Natur ihm nichts zu sagen zu haben. Als Objekt seiner Verfügungsgewalt rationalisiert das Subjekt Natur und macht sie sich verfügbar. Jedoch solchermaßen, dass das ihr innewohnende Glücksversprechen zum Schweigen gebracht wird. Kafkas Erzählung erweckt tatsächlich den Eindruck, als würde nun Odysseus selbst sich die Erfüllung von Lust derart versagen, dass sie nicht nur aufgeschoben, sondern gänzlich ausgetrieben zu sein scheint, was seine vermeinte Überlistung der Sirenen in Wirklichkeit zu einem Scheitern an ihnen macht. Während die verschlossenen Ohren der Gefährten im antiken Epos noch dazu dienten, zumindest einem der Gefährten, selbstredend dem Herrscher, das Hören überhaupt und einigermaßen unbeschadet zu ermöglichen, sind sie hier zum Selbstzweck und damit aber beinahe gänzlich erfahrungsunfähig, also taub geworden. Wahrhafte Emanzipation hätte jenes Modell des hörfähigen Aristokraten gesellschaftlich verallgemeinert, mithin alle Bürger und all jene Menschen, die nicht mal den Status des Bürgers besaßen, mit emanzipierten Ohren ausgestattet. Doch statt diesem Potenzial zu folgen, setzte die bürgerliche Emanzipation seit der frühen Neuzeit heimlich und stillschweigend eine andere Form von Herrschaft über die Menschen ein als die archaisch konkrete. Die abstrakte Herrschaft einer sich zum Selbstzweck entfremdenden, mehrwertschöpfenden Ökonomie, die mit ihrer bloß kontrollierenden, naturbeherrschenden Ratio die Sinne aller tendenziell fühllos macht, damit kaum ein Ohr ernsthaft wahrnehmen lässt, was es zu hören gibt. Bei Kafka versagt sich Odysseus denn auch wirklich wie die Bürger, umso hartnäckiger das Glück, je näher es ihm rückt, will vom Glücksversprechen rezeptiver, also empfänglicher Ohren anscheinend nichts wissen. Stattdessen setzt er ganz aufs Auge, welches offenbar seine Souveränität bezeugen soll. Noch einmal ein längeres Zitat aus der Erzählung von Kafka. Odysseus aber, um es so auszudrücken, hörte ihr Schweigen nicht. Er glaubte, sie sängen und nur er sei behütet, es zu hören. Flüchtig sah er zuerst die Wendungen ihrer Hälse, das tiefe Atmen, die tränenvollen Augen, den halb geöffneten Mund, glaubte aber, dies gehöre zu den Arien, die ungehört um ihn verklangen. Bald aber glitt alles an seinen in die Ferne gerichteten Blicken ab. Die Sirenen verschwanden förmlich vor seiner Entschlossenheit, und gerade als er ihnen am nächsten war, wusste er nichts mehr von ihnen. Sie aber, schöner als jemals, streckten und drehten sich, ließen das schaurige Haar offen im Wind wehen, spannten die Krallen frei auf den Felsen, sie wollten nicht mehr verführen, nur noch den Abglanz vom großen Augenpaar des Odysseus wollten sie so lange als möglich erhaschen. Das schreibt Kafka. Als Stille wäre Schweigen negativ hörbar. Hört man die schweigende Stille, so hört man allerdings nicht nichts. Man hört vielmehr, dass etwas nicht zu hören ist, dass etwas fehlt, dass eben geschwiegen wird statt gesprochen oder, wie im Falle der Sirenen, gesungen. Hört man ein Schweigen, so treten demzufolge nicht nur andere akustische Reize in den hörbaren Vordergrund. Man denke hier beispielsweise an John Cages Klavierstück 433, das durch ausbleibendes Klavierspielen mit einem Mal die konzertanten Hintergrundgeräusche ins akustische Bewusstsein hebt. Es werden umso mehr Mangel und Leere als solche hörbar. Bei 433 das Fehlen jedweder Klavierklänge. Noch fürs Wahrnehmen solchen Schweigens bedürfte es aber eines offenen Ohres. Kafkas Odysseus jedoch hat sich die Ohren verstopft und hört mithin überhaupt nichts. So aber hört er auch das Schweigen nicht oder, um es so auszudrücken, hört nicht, dass er tatsächlich nichts hört. Indes ist das nur die halbe Wahrheit. Zum Nichthören des Schweigens wird seine durch den Wachs herbeigeführte Taubheit erst, indem Kafkas Odysseus seinen Augen unhinterfragt zu trauen scheint. Er ist von seinem entschlossenen Blick so sehr eingenommen und abgelenkt, dass er das Abhandenkommen des Tellers seiner Aktion, sinnliche Erfahrung und Lusterfüllung, scheinbar nicht einmal bemerkt. Während im antiken Epos die Hierarchie der Sinne noch nicht ganz entschieden war, Homers Held Odysseus wollte ja gerade Ohrenzeuge des Sirenengesangs werden, nicht vornehmlich Augenzeuge ihrer Gestalt, ist dem modernen Menschen die Kontrollfunktion des Auges offenbar selbstverständlich. Mit der Konzentration aufs distanzierende Auge der instrumentellen Vernunft verbannt der moderne Odysseus alles außer ihm selbst, was naturhaft und unverfügbar ist an ihm und wofür das hingabevolle Hören Modellfall wäre, ohne dass jedoch Lust und Glück nicht zu haben sind. Womöglich ist dieses hartnäckige und nachhaltige Abspalten der Grund dafür, dass Kafkas Odysseus im Moment der nächsten Nähe zu den verführerischen Sirenen von ihnen nichts mehr weiß. Derart verdrängt aber hören die Sirenen zu singen auf, wollen nicht mehr verführen. Sie werden zu Reflexen des großen Augenpaars des Odysseus, optisch zwar schöner als jemals, doch wissen wir aus dem Mythos, dass ihr Aussehen unerheblich ist für ihre Verführungskraft und allein ihre Stimmen hierfür von Belang, so dass sie in Kafkas Variante nicht mehr das sind, wofür sie einstehen. Ihre Verlockung wird zum Trug, sie ist nur noch schöner Schein. Ja, soweit der Auszug, den ich vorlesen wollte aus dem Kapitel zum Schweigen der Sirenen. Vielleicht noch ein paar Ergänzungen an der Stelle. Das ist noch nicht das Ende der Geschichte bei Kafka. Es gibt noch einen kurzen Anhang, in dem Kafka in den Raum stellt, dass sein Odysseus möglicherweise tatsächlich gar nicht dem Trug auf den Leim geht, sondern ja doch in gewisser Weise merkt, dass er nicht hört oder dass gar nicht zu hören ist, weil die Sirenen eben schweigen. Das könnte man weiter deuten als vielleicht den Versuch, auch mit dieser Erfahrungsunfähigkeit noch einen Umgang zu finden, der nicht rein resignativ ist. Möglicherweise deutet das auf den Stand der Kunst in kapitalistischen Verhältnissen hin, die eben der Kunst dann doch die Möglichkeit lassen, gewisse Erfahrungen zu machen, die man in anderen Bereichen nicht machen kann. Das sind aber keine idyllischen und auch keine schönen Erfahrungen unbedingt, sondern das sind selbstbeschädigte Erfahrungen. Und zumindest wenn man Kafkas Anmerkungen zu seiner Erzählung ausdeutet, dann könnte man vielleicht auf diese Fragen kommen. Und das sind auch Fragen, die Sonnemann beschäftigt haben immer wieder. Sonnemann beschäftigt, apropos, haben die Sirenen nur am Rande, ich hatte das vorhin erwähnt, einige der Themen, die ich aber gerade vorgetragen habe, die sich ja wesentlich auf Kafka beziehen, spielen bei Sonnemann eine ganz zentrale Rolle. Gerade die Idee davon, dass wir vielleicht Dinge deshalb nicht so gut hören, auch weil die Ohren nicht von Natur aus nicht dazu gedacht sind oder gemacht sind, gut hören zu können, sondern weil gesellschaftliche Verhältnisse dem entgegenstehen. Diese Idee nimmt Sonnemann auf und übrigens auch das Bild, dass so etwas wie ein Verstopfen oder Verschließen der Ohren wäre. Das Bild, was wir jetzt gerade bei Kafka kennengelernt haben mit den verschlossenen Ohren, das richtet Sonnemann dann zum Beispiel gegen René Descartes und seine Form des rationalistischen Philosophierens. Also auch Descartes und die hieran anschließend rationalistische Tradition wäre etwas, was Sonnemann als eine Fokussierung auf des Blicks beschreiben würde und wohingegen alle anderen Sinneswahrnehmungen und auch die Potenziale der Sinne, die eben nicht nur dem Souveränen sich durchsetzen dienen, unter den Tisch fallen. Das Ganze führt Sonnemann sogar so weit, dass diese Haltung sich bis in die moderne Wissenschaft, die vor allem eine visualisierende und datenerhebende Wissenschaft ist, zieht. Und auch der Positivismus hat damit für Sonnemann eine Tendenz dazu, dasjenige zu verdrängen und vergessen zu machen, was im Menschen sich nicht beherrschen lässt, also das Naturhafte. Eine, wie ich finde, schöne Formulierung, die Sonnemann hier findet, ist, dass der Blick, der sozusagen in den Dienst dieses Denkens genommen wird, als Polizist auftritt über die anderen Sinne und eine Kontrollinstanz oder eben eine Beherrschungsinstanz wird. Die Erzählung, über die ich gerade gesprochen habe, von Kafka, deutet auf den Naturbegriff des Naturverhältnisses des Menschen. Ich glaube, ein Punkt ist an der Stelle von entscheidender Bedeutung, der manchmal vielleicht etwas zu einem Missverständnis einlädt, wenn Sonnemann beispielsweise auf solche Fragen des Naturhaften im Menschen zu sprechen kommt, dann ist es keineswegs so gemeint, dass die Natur nun jetzt etwas sehr Idyllisches oder Friedvolles sei. Also auch in der Natur, im Naturhaften gibt es Konflikte und insofern auch in der inneren Natur des Menschen gibt es Konflikte. Und das ist dann einer der Punkte, wo die Psychoanalyse eine entscheidende Rolle spielt für Sonnemann. Also vielleicht um nur ein paar ganz kurze Schlagworte zu sagen, da will ich jetzt nichts Ausführliches vorlesen, aber einige Punkte zumindest nennen. Das, was ja zum Beispiel in der Geschichte von Odysseus verdrängt wird, sind eben auch triebhafte Aspekte des Menschen. Und dieses Triebleben ist nicht jetzt etwas, was rein positiv zu sehen ist oder was irgendwie nur befreit werden müsste und dann wäre alles in Ordnung. Insofern ist das Nachdenken über das, was da verdrängt wird, auch etwas Komplexes. Und die Auseinandersetzung mit diesem Verdrängten steht im Grunde im Zentrum der Überlegungen zur Psychoanalyse, die bei Sonnemann vor allem aus seiner eigenen therapeutischen Erfahrung stammt. Wieder ist es jetzt nicht Sonnemann selbst, sondern ein anderer Autor, der hierfür eine ganz schöne Formulierung gefunden hat, auf die dankenswerterweise auch Iris Dankemeyer in ihrem Vortrag schon hingewiesen hat, nämlich die schöne Formulierung vom Hören mit dem dritten Ohr. Das war Theodor Reik, ein Schüler und Assistent von Sigmund Freud, der ein Buch so benannt hat und die therapeutische Tätigkeit des Zuhörens eben als ein Hören mit dem dritten Ohr benannt hat, was ein besonders assoziatives, sensibles, aber auch individuelles Hören bedeutet. Und das ist eben ganz besonders ein Hören, was sich auf das Unbewusste, auf die Regungen des Unbewussten lenkt. Und für dieses Unbewusste findet Reik eine schöne Beschreibung, nämlich er sagt, es sei die Zone des Schweigens und findet da ganz ähnliche Bilder wie diejenigen, die wir gerade mit Blick auf Kafka gehört haben. Also auch dort geht es in ganz besonderer Weise um das, was noch nicht verlautbart wurde und vielleicht erst einigen Raum braucht, um oder auch einen sensiblen Zugang, um sich verlautbaren zu können und um in Worte gefasst zu werden. Ein weiterer Aspekt, den ich auch nur kurz andeuten möchte, ohne ihn vorzulesen, wir schreiten auch schon etwas auf das Ende der Vortragszeit zu. Ein weiterer Punkt an dieser Stelle ist, dass Sonnemann auch mit solchen Fragen beschäftigt, also Fragen des Unbewussten, tatsächlich an einigen Stellen auf die Musik zu sprechen kommt. Es gibt da eine sehr schöne Radiosendung, die den Namen trägt, Wie tönte Atlantis? Atlantis als Stichwort ist etwas, worauf man manchmal stößt, wenn man sich mit Sonnemann befasst. Der hatte eine etwas eigentümliche Obsession für dieses Thema. Die Sendung ist aber unabhängig von der etwas eigentümlichen Obsession eine unbedingt hörenswerte, wie ich finde, weil Sonnemann da nämlich die Frage stellt, wie das Verdrängte in der menschlichen Geschichte, wofür Atlantis als Sinnbild sieht und das untergegangene, katastrophisch untergegangene Atlantis, wie also dieses Verdrängte durch einen geschichtskritischen Umgang ins Bewusstsein geholt werden kann. Und das ist einer der wenigen Punkte, wo Sonnemann tatsächlich ganz konkret auf Musik zu sprechen kommt, nämlich in der Funktion, dass Musik durch Erinnerung in gewisser Weise einen Zugang zu jenem Verdrängten schaffen kann. Da geht es dann um so Stücke wie von Franz Schubert aus dem Schwanengesang, den Atlas, was ein positiver Umgang für Sonnemann wäre mit dem Atlantis-Thema. Aber es geht auch um Musik wie die Minimal-Music-Stücke von Philip Glass, die sozusagen einen Klangozean über die Dinge ausschütten und es damit verunmöglichen, dass man sich mit traumatischen Dingen befasst. Also wie gesagt, das nur als kleiner Teaser an der Stelle, unbedingt hörenswert. Die Sendung ist jetzt leider nur im Archiv nachzuhören, aber sie ist zumindest nachzulesen in Band 1 der Schriften von Ulrich Sonnemann. Ja, es gäbe eigentlich noch viel zu diesem Zusammenhang zur Psychoanalyse zu berichten und zu erzählen und vielleicht kommen wir einfach gleich in der Diskussion darauf zu sprechen. Ich würde jetzt gerne noch auf einen letzten Punkt kommen und zwar darauf, das hatte Lukas ganz am Anfang angedeutet, dass wenn man über das Hören nachdenkt und über das Hören schreibt und auch über akustische Erfahrungen, dass dann vielleicht auch die eigene akustische Erfahrung eine gewisse Rolle spielt. Und an dieser Stelle würde ich gerne auf ein Hörmodell hinleiten. Hörmodelle habe ich einige Kapitel in meinem Buch genannt, die eben versuchen, sich mit einer musikalischen, aber auch ganz alltäglichen Hörerfahrung auseinanderzusetzen. Und Lukas hatte schon gesagt, da geht es vielleicht auch ein wenig darum, ungewöhnliche Klänge zu sammeln. Und mit einem dieser Klänge würde ich jetzt gerne beginnen. Also nochmal an Lukas die Regieanweisung, den ersten Track mit dem Namen Oberbaumbrücke abzuspielen. Und ich verrate erstmal nichts dazu. Es handelt sich also vielleicht auch um ein kleines Hörrätsel. Thank you. Überwintern. Flanieren, sagen die seit frühen Jugendjahren bestens belesenen Studenten, die Adorno-Werkausgabe im Schuber auf Sichthöhe im Regal stehend, für jeden Besucher der erste Blickfang. Flanieren kann man heutzutage gar nicht mehr. Dieses Relikt aus bürgerlicher Urzeit sei spätestens mit dem Ende des 19. Jahrhunderts und seiner Bourgeoisie unwiederbringlich verloren gegangen. Schließlich ließen sich ja auch echte Erfahrungen heute gar nicht mehr machen. Vermutlich sind die Orte dafür tatsächlich seltener geworden. Auch ist eine schlendernde Langsamkeit etwas aus der Mode gekommen, falls sie jemals in Mode war. Achtsamkeit heißt dagegen das neue Zauberwort, Anleitung zur esoterischen Selbstoptimierung. Aber ein für alle Male vergangen, damit wäre sie gründlich missverstanden, die Kunst, spazieren zu gehen, ganz nah am Zauber der Stadt, von dem sie selbst kaum weiß. Anstatt sich als bürgerlicher Flaneur zu kostümieren, käme es nämlich eher darauf an, ungeachtet der anderen seinen eigenen Verrücktheiten nachzugehen, sich treiben zu lassen. Den Anfang dazu macht manchmal eine Zufallsbegegnung, so in diesem Fall. Winzige Überreste von Eisschollen auf der Spree angetroffen. Kaum hörbar, klirrend wie kleine Scherben, driften sie gegeneinander schlagend auf der Wasseroberfläche, verschwinden zwischen Eisregen und Wind. Ein zartes Geräusch, das nicht mehr loslässt. Als fixe Idee nistet es sich nun ein im Kopf, hart der Gelegenheit, noch einmal und bestenfalls deutlicher gehört, vielleicht sogar konserviert zu werden. Es kommen und vergehen Frühling, Sommer und Herbst. Dann ist wieder Winter. Mit einem Mikrofon bewaffnet, gilt es nun, den Spuren flüchtiger Geräusche bis in verbotene Winkel nachzujagen. Schall, der mit dem Wind durch alle Ritzen kriecht. Und das Knirschen unter den Schuhen auf frischem, älterem, dann wieder gefrorenem Schnee laufend, die Kälte in den Zehenspitzen. Mit sublimem Gefühl, wenn er pulvrig ist und unberührt. Das flirrende Rascheln der feinen und fallenden Kristalle, sie wehen gegen trockene Blätter, die kümmerlich und mitleiderregend noch am eiskalten Baum hängen. Stimmen und Schritte von Menschen, vorbeifahrende Winterräumfahrzeuge, Vogelschwärme, knisternde Eispartikel, Glocken in der Ferne und Hunde. Und die manchmal streichelnden, oftmals schneidenden Eisluftböen. Reflektierte Laternenbeleuchtung fällt von hinten, der Fluss aber ist noch ohne Eis. Wochen später ein nächster Versuch. Schnee, der wie Schaumstoff die Geräusche dämpft. Auch der Klang von leicht antauendem auf Schnee fallendem Schnee. Nass und schwer, platschend in der Nacht, welche noch leiser ist als sonst. Nasser, schwerer Nachtschnee, der feucht und mit der Atemluft, kondensierend, unter den Stiefeln klebt. Leise und schweigend dem Hörbaren folgen. Hören, was es zu hören gibt. Man läuft den eigenen Erinnerungen nach, manche fehlen. Endlich, nach weiterem Warten, erfolgversprechendere Witterungsbedingungen. Die Spree als Osthafen im hellen Winterlicht. Der Weg für Spaziergänger parallel zwar zur Hauptstraße, abgeschirmt aber von hohen Lager- und Industriehäusern, alten wie neuen, als dünne Linie verläuft er zwischen ihnen und dem Fluss, in einer unerwarteten Stille, die nur teilweise von der massiven Bebauung herrührt, eher schon vom Licht, das hier viel Platz hat, von der Weite und von dem Wissen, dass überall Stadt ist, auch hier, nur eben eine ganz andere als die lärmende der Fahrbahnen. Heute liegen hier tatsächlich Eisschollen auf dem Strom, zahlreiche, ganz dicht und überlagert, sodass nur hin und wieder auf der großen Oberfläche zwischen beiden Ufern kleine Teiche flüssig sind. Die Decke jetzt wie hellblaues Glas, zersplittert, zertrümmert, Licht bricht sich in ihr. Das Eis korrespondiert mit den Fenstern und Glasfronten, Untergehendes Sonnenlicht funkelt vielfach hin und her zwischen ihnen. Aber wie schon zuvor, kein Klang vom Wasser, von seiner bizarren Formation aus flüssigem und festem Aggregatzustand. Denn das Schollenfeld ist erstarrt und der Unterstrom offensichtlich zu schwach. Keine Geräusche mit dem Rekorder aufzunehmen, aber das begierige Ohr hört dennoch, als wollte es konservieren, und so werden die unterschiedlichsten, unendlich leisen Klänge und die von ihnen bespielten Kulissen aufs Genaueste registriert in jenem Moment. Flüchtig aber, wie der Schall nun einmal ist, versagt 2 Stunden später der Versuch, die Klanglandschaft in Worte zu fassen. Diffus bleibt der Eindruck einer schweigenden Stadtlandschaft. Doch die Erinnerung verschwimmt im verwässerten Lichtschein der Wintersonne. Eingefrorenes und erstarrtes Leben, nur in Spuren oder in sehr dickem Fell noch welches. Soweit das Hörmodell und wir hören jetzt noch einen zweiten Einspieler. Lukas, bitte noch einmal das Video abspielen. Danke. Ja, vielen Dank. Soweit das Hörmodell von mir und die Geräusche. Ich würde gerne Ulrich Sonnemann das letzte Wort geben für den Vortrag und das Wort geben mit einer Überlegung, die vielleicht anschließt an das, was sich indirekt in diesen Hörmodellen am Ende zeigt, nämlich eine Antwort auf die Frage, ob es denn nun alles besser machen würde, wenn wir einfach anders hören. Das heißt, ob wir einfach nur unsere Ohren anders ausrichten müssen, uns auf die Ohren verlassen und dann die Dinge alle gut wären und seine Herrschaft beibehalten würde, noch alle anderen gesellschaftlichen Zustände bleiben würden. Sonnemann antwortet auf diese Frage mit in seinem Vortrag das sedierte Sensorium und das Ende dieses Vortrages möchte ich nun vorlesen. Also, Zitat Sonnemann, so schließe auch ich am passendsten mit einer Geschichte, nur handelt es sich dabei um einen unlängst gehabten, etwas verstörenden Traum. Zu Besuch bei einem Wirtschaftsführer, wie man mit einem unerschütterlichen Schein von Arglosigkeit seit dem NS-Malheur, das ihre notorische Mitverantwortung war, Unternehmer nennt. Welcher Besuch nur der nüchternen Abschätzung der erdenklichen Möglichkeit eines Anbruchs des besagten auditiven Zeitalters dienen sollte, fragte ich ihn, also Traumzitat, glauben Sie, dass im Kapitalismus, Verzeihung, ich meine natürlich in sozialer Marktwirtschaft, es jetzt eine Chance für das dritte Ohr gibt, einen ruinösen geschichtlichen Wiederholungszwang, den zu durchschauen nie gelungen ist, noch eventuell zu durchhorchen? Jedenfalls nicht bei mir, lautet ungesäumt, stracks, in der Tat wie aus der Pistole geschossen, seine bei aller Beiläufigkeit im Tonfall triumphale Entgegnung. Und wenn Sie das ganze Haus absuchen, Sie finden hier keine einzige Wanze. Ende des Traums, Ende des Zitats von Sonnemann und Ende damit auch meines Vortrages. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Dann danke ich dir ganz herzlich für deinen eindrucksvollen Vortrag, Martin, und würde jetzt hier die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Diskussionsbeiträge zu teilen. Ich hatte es schon am Anfang gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten dafür. Ihr könnt entweder eure Frage in den Chat einfach reinschreiben, dann würde ich sie vorlesen, oder aber ihr gebt in den Chat so ein kleines Sternchen rein, wie ich das jetzt hier mache, was ich quasi so als Handzeichen werten würde. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, gerne euer Mikrofon und auch eure Kamera anmachen, um die Frage direkt an Martin zu stellen. Mehrere Teilnehmer tippen schon im Chat. Ich würde vielleicht mit einer Frage beginnen und die knüpft vielleicht so ein bisschen an die Frage an, die da an, ja, an den Ulrich Sonnemann gegeben wurde in dem Vortrag, nämlich ja, ist denn ein anderes Hören möglich? Und wenn ja, was würde das bedeuten und wie ist es möglich? Und würde dafür vielleicht auch nochmal zurückgehen auf dieses Bild von Kafka mit dem in Ketten gefesselten Odysseus, der sich die Ohren verstopft und dann schweigen die Sirenen. Wenn man so ein Bild ernst nimmt, dann ist es ja auch bei diesem Odysseus nicht einfach nur das individuelle Unvermögen, sozusagen, das ja nicht wahrnehmen zu können, sondern es beschreibt als Subjektivität ja eine allgemeine Voraussetzung, dass man, um in dieser Gesellschaft souverän sein zu können, ja, seine Sinne beherrschen muss. Jetzt hattest du angedeutet in diesem Bild, dass bei Kafka ja es vielleicht doch auch sozusagen eine Art List gibt oder es doch irgendwie die Wendung oder die Möglichkeit gibt, dass dieser Odysseus, der da beschrieben ist, doch davon weiß, dass er nichts hört und sozusagen einen Verlust auch wahrnimmt und reflektiert. Und das fände ich interessant, sozusagen dich zu fragen, wo du das vielleicht siehst, eben wenn das sozusagen allgemeine Subjektivität ist, dass wir so mit unseren Sinnen umgehen. Wo gäbe es vielleicht deines Erachtens die List oder das subversive Hören oder ja sozusagen die Möglichkeit, ausgehend von der Zurichtung, die wir auch an uns selber spüren, trotzdem ja sozusagen zu hören? Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht ist tatsächlich das, was ich in dem Hörmodell am Ende versucht habe, meinerseits so ein Bestreben, einen Umgang damit zu finden. Also sich nicht einfach damit einverstanden zu erklären, dass wir in unseren Erfahrungsfähigkeiten und in unserem Leben insgesamt durch gesellschaftliche Verhältnisse ja sehr stark beeinträchtigt, lediert sind. Tatsächlich diesen Satz, den ich da aus dem Gedächtnis, aus irgendeinem Seminar zitiert habe, sowas hört man ja relativ häufig, dass die Erfahrungsfähigkeiten heute eigentlich gar nicht mehr gegeben sind, dass man eigentlich gar nicht mehr strukturell hören kann, wie Adorno das vielleicht noch konnte, weil wir gar nicht über den Kanon verfügen, etc. pp. Ich denke, da stimmt sehr viel dran, aber es stimmt eben auch nicht nur. Und vermutlich gibt es schon in ja, relativ vielen Hinsichten die Möglichkeiten, sich zumindest nicht einfach einverstanden damit zu erklären und sich damit nicht abzufinden. Das ist ein schwieriger Prozess. Das ist etwas, was irgendwie auch sehr viel Widerstand oder Energie erfordert, die man auch nicht immer aufbringen kann. Und wenn man mal daran denkt, dass wir relativ viel Zeit ja irgendwie mit Lohnarbeit zubringen müssen oder mit anderen gesellschaftlichen Institutionen, die irgendwie mit dem System der Lohnarbeit zusammenhängen, da fehlt dann wohl auch häufig die Zeit, sich der Muße hinzugeben, was eben eine Voraussetzung dafür wäre, dass man wirklich Lust und Glück empfinden kann. Trotzdem gibt es, denke ich, immer wieder Momente, in denen man sich zumindest dessen bewusst werden kann, vielleicht so einen leichten Vorschein dessen erhält, was möglich wäre, wenn man vielleicht etwas weniger belastet wäre vom Arbeitsdruck. Und ich denke, das ist ganz im Sinne Sonnemanns, genau an solchen kleinen Momenten ja, das kurze Innehalten zu nutzen und vielleicht sich dann doch nicht ganz einzufügen in vorgegebene Strukturen, auch vorgegebene Strukturen des Hörens. Und ich finde, vielleicht um den Bogen zurückzuschlagen, ganz zu Beginn zu diesem Lachenmann-Musikstück, was wir gehört haben, dass es ja doch immer wieder gerade in Kunsterfahrungen Möglichkeiten gibt, die gewohnten Wahrnehmungsweisen zu irritieren. Und vielleicht letzter Punkt dazu. Irgendwie scheint es mir dann doch aber auch so zu sein, dass es mit dem Hören vielleicht nochmal anders funktioniert als mit dem Sehen. Also natürlich kann ich auch sehen und damit Konventionen unterlaufen, kann versuchen, irgendwie befreiter zu sehen als die Polizistenfunktion, von der Sonnemann gesprochen hat. Gleichzeitig aber, wenn man auf dem Kunstmarkt schaut, das ist ja schon sehr augenfällig, dass alles, was marktförmig an der Kunst ist, in ganz besonderen Maßen eben mit, ja, das kann man kaufen und hinhängen zu tun hat und Dinge, die man die flüchtig sind wie Musik, lassen sich nicht so gut vermarkten, wenn man mal einmal davon absieht, natürlich, dass es populäre Musik gibt, wo es um kaum etwas anderes als Vermarktung geht. Aber zumindest, wenn man auf die Avantgarden schaut, dann ist es ja doch augenfällig, dass es in der Musik vielleicht ein bisschen schwerer ist, das Ganze zu verdinglichen als in der bildenden Kunst. Wobei jetzt wird man sicherlich viele Gegenbeispiele finden können. Mir scheint aber trotzdem, dass das widerständige Potenzial des Hörens an manchen Punkten doch etwas ja, mehr Raum hat. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass, was Sonnemann schon beschreibt, dass dem Auge zunehmend im Laufe der Zivilisationsgeschichte diese Polizistenfunktion zugeschrieben wurde und das Hören da so ein etwas randständiges Dasein führte und vielleicht aber deshalb auch sich mehr Potenziale behalten konnte, nicht souverän zu sein, sich ja auf die rezeptive, auf die passive Seite, die genussvolle Seite vielleicht auch zu schlagen. Und ein interessanter Aspekt eines Buches fand ich in diesem Zusammenhang, dass es ja Sonnemann dann auch nicht darum geht, das Sehen als solches zu verteufeln, sondern dass er ja die Perspektive aufmacht durch ein anderes Hören oder durch ja sozusagen ein wiederentdeckendes Hören, dass sich dadurch auch sozusagen eine andere Sinnlichkeit über das Sehen ergibt und somit ja sozusagen es um die ganze Konstellation der Sinne geht und nicht darum sozusagen selbst wiederum an dieser Hierarchie bloß etwas umzukehren. Ja, ganz genau. Vielleicht auch nur ein kurzer Hinweis an der Stelle. Das konnte ich leider aus Zeitgründen nicht so stark ausführen, aber gerade dieses Stück von Helmut Lachenmann ist auch dafür nochmal sehr augenfällig, weil die Musik nicht nur deshalb, dass sie mit, weil sie mit Geräuschen komponiert ist, so ja atemberaubend ist, sondern auch wenn man in die Notation reinschaut, da sieht man ganz ungewöhnliche Dinge und da stützt das Auge sozusagen das Hörerlebnis auf eine ganz wunderbare Weise. Ich denke, die Frage von Min passt ganz gut zu dem, was wir jetzt auch schon andiskutiert haben. Sie schreibt im Chat, wie würdest du in dem Zusammenhang diese ASMR-Videos einordnen? Handelt es sich um eine Expansion des Hörbaren oder bloß Verdinglichung noch intimerer Sphären? Ich muss mich jetzt gerade outen an der Stelle, dass ich nicht weiß, was ASMR als Abkürzung bedeutet. Vielleicht kann mir irgendwer auf die Sprünge helfen. Also das ist ein Trend, den ich wahrnehme, also der spielt sozusagen sowohl in den sozialen Medien als auch in so Radiokunst eine relativ große Rolle, nämlich dass sozusagen ganz leise Geräusche aufgenommen werden, zum Teil knistern oder Stoffe, die übereinander reiben, Alltagsgegenstände und sozusagen das verstärkt wird durch eine ganz sensible Aufnahmetechnik und dadurch sozusagen, ja, also manche beschreiben das so, dass dann so ein Rieseln im Nacken oder so ein Kribbeln im Nacken dadurch entsteht und ja sozusagen es gibt da anscheinend eine Fokussierung auf eine ganz, ganz bestimmte Art des Hörens da in den sozialen Medien. Ja, vielen Dank. Ich erinnere mich gerade dunkel, dass ich neulich in einem anderen Zusammenhang davon gehört habe. Ich glaube, da ging es auch um Hörübungen, wie man vielleicht gar nicht nur mit technischen Mitteln, sondern auch mit der Art und Weise, wie man zum Beispiel seine Hände hinter den Ohren positioniert und sich dann im Raum bewegt, Dinge anders wahrnehmen kann. Ich würde sagen, all solche Phänomene lassen sich gar nicht abstrakt beantworten. Also das kann genauso widerständiges, irritierendes, auffühlendes Potenzial haben, wie es eben, was ich in diesem Hörmodell kurz angedeutet habe, auch dem Dogma der, Achtsamkeitsübung untergeordnet sein kann. Also so etwas wie eine esoterische Beschwörung des positiven Denkens oder irgendwie der Versuch, sich mit der Welt, wie sie ist, einfach einverstanden zu erklären. Das ist mit Blick auf Sonnemann ein ziemlich spannender Punkt, weil Sonnemann gerade in den 50ern sich mit solchen Phänomenen des positiven Denkens sehr kritisch auseinandergesetzt hat und einen wunderbaren Aufsatz dazu geschrieben über Glücksbeschwörung in der Managergesellschaft. Und genau dieser Aufsatz war es, aufgrund dessen Adorno den Kontakt zu Sonnemann aufgenommen hat. Und ich denke, um zurückzukommen zu der Frage, dass bei all solchen Phänomenen immer genau darauf zu oder man genau hinschauen muss, was damit jetzt erreicht werden soll. Sollen Menschen ja, dazu angeleitet werden, sich irgendwie mit den Erfordernissen und den ja auch niederschmetternden Elementen des Alltags irgendwie arrangieren zu können? Oder geht es darum, daran zu erinnern, was eigentlich für Glücks- und Lustpotenziale gäbe im menschlichen Leben, die aber leider nicht zum Tragen kommen, weil dem sehr viel zum Beispiel die ökonomische Einrichtung der Wirklichkeit entgegensteht? Lolita fragt, was könnte dieses andere Hören mit unserem Ausdruck, unseren Artikulationen, dem Sprechen tun und ließe sich damit nicht etwas Subversives erreichen, nämlich nicht nur Schalk? Das ließe sich auch bei der Arbeit, Punkt, Punkt, Punkt. Da bricht die Frage so ein bisschen ab und dann ist noch sozusagen der Kommentar dazugegeben, quasi raus aus Odysseus. Also ich denke, dass es darum geht, ja sozusagen, inwiefern wirkt ein anderes Hören zurück auch auf das Sprechen selbst oder die Artikulation dessen, dass das Geräusch erzeugt, quasi, ne? Ja, unbedingt wirkt es auf solche Dinge zurück. Das ist ein Zusammenhang, der für Sonnemann auch unglaublich wichtig ist, nämlich der Zusammenhang zwischen Hören und Sprache. Und ich hatte das so ein bisschen angedeutet in der Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse. Da geht es ja unter anderem auch darum, dass diese Konflikte, die es im Inneren gibt, vielleicht in gewisser Weise versprachlicht werden müssen und einen Ausdruck finden müssen, um diese Konflikte bearbeiten zu können. Das wäre also der eine Aspekt, dass man durch Sprache und Versprachlichung Dinge in einer Weise bearbeitbar macht, wie sie ohne Sprache das nicht sind. Die andere Seite davon ist aber die rhetorische Seite vielleicht der Sprache, und das spielt auch für Sonnemann immer eine immens große Rolle, daran zu erinnern, dass die Sprache selbst etwas Körperliches ist, auch etwas Auditives ist, etwas Klangliches, auch ganz andere Register hat als nur die logischen, und ja, dass man eben mit einer akustisch angereicherten Sprache vielleicht auch andere Freiheitspotenziale hat, die man mit einer bloß logisch-rationalistischen Sprache nicht hat. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Antwortversuch in die Richtung ist, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Ich musste bei dieser Frage auch an Lou Merten denken, die letztes Jahr in der KSR-Reihe eine Rolle gespielt hat und die ja so eine materialistische Medientheorie entwickelt und ja, der es immer so ein bisschen darum ging zu sagen, jedes Medium muss sein eigenes Mittel erst entdecken und es wäre im Radio eben zum Beispiel die Sprache, wo es eben darum gehen müsste, ja sozusagen das Sprechen vom Hören aus überhaupt erst nochmal zu denken. Und das ist vielleicht dann ein interessanter Querverweis auf die Veranstaltung, die auch im Rahmen der Reihe jetzt dann noch stattfinden wird über Meredith Monk, wo, glaube ich, genau das sehr stark stattfindet, also wo sozusagen die Sprach- und Stimmperformance im Zentrum steht und auch sozusagen ja eine Reflexion auf das Stimmvermögen und das greift natürlich auch ins Hören hinein. Also vielleicht wird uns diese Frage auch noch weiter begleiten. Julian stellt die Frage: Mir erschließt sich nicht so ganz diese Analyse der Hierarchisierung der Sinne. Ist denn nicht auch so etwas wie ein Spektakel des Hörens, der Töne, Geräusche, Musik und so weiter zu erleben? Käme es nicht darauf an, wie zu hören und wie zu sehen oder zu riechen oder zu fühlen wäre? Also eher so etwas wie eine Art Formkritik der sinnlichen Wahrnehmung und vor allem davon, was dieser angeboten wird. Ja, in jedem Fall. Ich konnte das natürlich nur andeuten, habe ja auch gar nicht so sehr viel aus Sonnemanns Texten zum Verhältnis von Sehen und Hören zitiert. Bei Sonnemann gibt es sicherlich schon eine leichte Tendenz dazu, dem Hören sehr viel zuzutrauen und das Sehen als Okulartyrannis sehr schnell auf die Seite der verdinglichten und instrumentellen Vernunft zu stellen. Gleichzeitig, das deutet sich in diesem Text zum sedierten Sensorium an, gibt es da schon auch eine Aufmerksamkeit bei Sonnemann dafür, dass das nicht ganz so einfach mit der Gegenüberstellung ist. Und selbstverständlich gibt es Weisen des Sehens, die nicht dieser Herrschaftsfunktion dienen und die nicht bloß verdinglichend sind. Und ich würde das genauso formulieren, wie das in der Frage anklang, dass es da auf das Wie ankommt, also das Wie des Hörens und das Wie des Sehens. Und genau in der gleichen Weise gibt es natürlich auch verdinglichte Formen des Hörens. Kurz zur Sprache kam das mit einem Seitenblick auf Philip Glass und die Minimal Music, was ich angedeutet hatte, was man vielleicht für die populäre Musik noch viel deutlicher sagen kann. Dass ja ganz oft die Musik so eine Art von Hintergrundbeschallung ist und da eben auch so einen beruhigenden und vielleicht sogar so etwas wie ein beklommenes Gefühl überdeckendes Instrumentarium sein soll. Also man denke daran, dass in Supermärkten ganz oft einfach Musik als Hintergrundbeschallung läuft, damit man sich da nicht so verloren vorkommt. Erst gestern wieder hing ich relativ lange in einer Telefonwarteschleife, die natürlich mit irgendwelchen catchy Pop-Songs bespielt wird, damit man da bloß nicht aus der Leitung rausgeht. In all diesen Fällen ist das Hören natürlich gar nicht subversiv, sondern das Hören wird da als ein Kanal genutzt, um stillgestellt zu werden. Und genauso umgekehrt gibt es das auch beim Sehen, dass es da subversive Potenziale gibt. Trotz alledem glaube ich, dass an Sonnemanns These einiges dran ist, dass das insgesamt ja, so etwas wie ein kritisches Denken mit den Ohren vielleicht andere Möglichkeiten hat als ein kritisches Denken mit den Augen. Und das hat, denke ich, viel damit zu tun, wie die Sinne eben durch die Zivilisationsgeschichte hindurch mit bestimmten Funktionen belegt werden. Und das schon beim Sehen ist ganz stark auf diesen instrumentellen Charakter zuläuft. Das hatte ja Lukas auch schon zu Beginn angedeutet, dass im Kontext der Kunstspektakel und Revolution auch diese Frage schon häufiger gestellt wurde. Und auch bei Marx in diesem kurzen Zitat vom Beginn haben wir gesehen und gehört, dass auch dort über dieses Verhältnis von Sinnlichkeit und den Funktionen, die die Sinne für die gesellschaftlichen Zusammenhänge haben, eine ganz große Rolle spielt. Mir kam einfach so der Gedanke, dass eine spektakuläre Form des Hörens ja oft im Audiovisuellen liegt, also dass sozusagen beides immer in Kombination miteinander auftaucht und zum Beispiel, wenn halt irgendwie der neueste Track eigentlich nur dann so richtig ankommt, wenn er auch als Musikvideo präsentiert wird, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, das ist trotzdem, also eine andere Qualität des Hörens schon dann ist, wenn man eben tatsächlich nur hört und sich nur auf das Hören selber einlässt und nicht immer sozusagen den visuellen Reiz dazu hat, der einem irgendwie immer auch das sofort erklärt, was man auch hört oder sozusagen so auf eine besondere Weise spürbar macht. Und das heißt ja gar nicht, dass irgendwie Musikvideos von Grund heraus schlecht sind, aber dass schon sozusagen mit der Wahrnehmung sicher was ändert, wenn man wirklich sozusagen auch die Qualität der einzelnen Sinne tatsächlich auch entdecken kann. Ja, dem stimme ich zu und habe nichts hinzuzufügen. Max schreibt: Lieber Martin, danke für deinen Vortrag, der uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir uns in diesem Hörraum momentan vielleicht näher sind als auf den flachen, pseudoräumlichen Bildern unserer Laptops. Mich interessiert, ob es bei Sonnemann Überlegungen dazu gibt, wie wir uns lesend hören und inwiefern Hören unser Sehen antizipiert, wenn wir Bilder sehen oder schreiben. Mir fällt außerdem auf, dass wir, wenn wir über das Hören sprechen, schnell von Bildern sprechen, wie hier jetzt das Bild des Odysseus und den Sirenen. Genau, das ist so ein Gedanke, der mir auch so ein bisschen gekommen ist, auch sozusagen, also greifen wir auch für das, wenn wir beschreiben, was wir hören, nicht oft auch auf Bilder zurück. Auch zum Beispiel bei deinen Hörmodellen sind ja auch bildliche Beschreibungen dabei. Absolut, es sind bildliche Beschreibungen dabei. Auch andere Sinne kommen vor, zum Beispiel der Temperatursinn spielt ja eine gewisse Rolle. Es ist ein Denker, den Sonnemann auch gar nicht so stark zitiert, der aber, glaube ich, ganz viel dazu beizutragen hat, was Sonnemann interessiert, nämlich Herder, der sich mit diesen Fragen beschäftigt hat, also dem Verhältnis der Sinne zur Sprache. Und ich finde, er hat, also Herder hat eine ganz schöne Beschreibung, dass das Auge der Sinn der Distanz und der Ferne ist und das Hören, nee, nicht das Hören, sondern erstmal der Tastsinn, der Sinn der Nähe, also die Dinge, die ich ertaste, die habe ich in der Hand. Das, was ich sehe, sehe ich auch auf die Entfernung ganz gut und irgendwie ist der Hörsinn dazwischen verortet. Und einer der spannenden Punkte bei Herder ist jetzt, dass er sagt, naja, die anderen Sinnesqualitäten sind aber in jedem Sinn enthalten und das Hören kann eben auch die Dinge fast so haptisch erfahrbar machen und mimetisch sich denen anschmiegen, wie der Tastsinn, in dem zum Beispiel in den Worten, die wir für die Dinge finden, etwas auch von der greifbaren Qualität einen Anklang findet. Also in so Worten wie satt, wollig und rau und so weiter in diesen Beschreibungen klingt auch in dem Laut etwas von der haptischen Qualität an. Und ich würde sagen, diesen gewissermaßen synästhetischen Aspekt kann man auf das Verhältnis aller Sinne übertragen. Also auch im Sehen wenn ich Dinge ansehe, dann habe ich irgendwie auch ein akustisches Bild von den Dingen und umgekehrt, wenn ich etwas höre, dann habe ich ein optisches Bild von den Dingen. Und der Bildbegriff, würde ich sagen, ist insofern gar nicht so stark nur optisch zu verstehen, sondern ist eher ein sinnlicher Begriff insgesamt. Also das würde ich an der Stelle stark machen, dass natürlich die Hörmodelle sind in gewisser Weise auch Hörbilder, aber es ist eben ein Bild, das multisensitiv ist und nicht sich auf einen Sinn bezieht. Und insofern denke ich, dass da die Querverbindung zwischen den Sinnen eine große Rolle spielt. Christian kommt nochmal auf diese Hierarchisierung der Sinne zurück und merkt an, die Dominanz des Auges kann man ja auch durch den Konsum erklären. Die Visualisierung, Werbung soll ja zum Kauf animieren. Das als kurze Anmerkung. Ja, die scheint mir stichhaltig, die Anmerkung zu sein. Die würde ich jetzt auch erstmal so stehen lassen. Iris Frage wiederholt ihre Frage, die ich so ein bisschen übergangen habe, aber die trotzdem natürlich zur Geltung kommen soll. Wo kann man die Atlantis-Sendung nachhören? Und auch danke für den schönen Vortrag, schreibt sie dazu. Genau, du hattest schon angedeutet, dass es das in dem Archiv gibt, aber vielleicht kannst du ja allgemein zur Zugänglichkeit da auch was sagen. Ja, gerne. Also das Archiv ist tatsächlich in gewisser Weise ein Privatarchiv. Der Privatnachlass von Ulrich Sonnemann, der unter anderem vom Herausgeber seiner Schriften Paul Fiebig betreut wird. Insofern gibt es leider kein offizielles Archivgebäude, zumindest noch nicht. Das Archiv ist noch nicht einem größeren Literaturarchiv oder so zugeordnet. Ich hege so ein bisschen die Hoffnung, dass einige, es gibt wirklich zahlreiche Rundfunksendungen von Sonnemann, dass einige dieser Sendungen wieder zugänglich gemacht werden. Sonnemann hat tatsächlich einfach sehr viel auch für den Rundfunk produziert und im Rundfunkarchiv könnte man das möglicherweise hören. Ich habe es dankenswerterweise über den Herausgeber Paul Fiebig hören können und ich hoffe mal, dass Paul Fiebig sich überzeugen lässt, irgendwann auch nach den Schriften vielleicht einige der Tondokumente noch zu veröffentlichen, aber derzeit gibt es es leider nicht einfach so zugänglich. Zumindest aber kann man diese Atlantis-Sendung nachlesen und das ist auch schon sehr empfehlenswert. Das ist ein Band 1 der gesammelten Schriften. Da geht es eigentlich um Graphologie, also auch eins dieser eher etwas obskuren Themen, mit denen sich Sonnemann beschäftigt hat. Und da sind dann auch die anderen obskuren Themen versammelt, unter anderem seine Faszination für Atlantis. Und da ist dann auch diese Sendung »Wie tönte Atlantis« nachzulesen. Fabian Korner bedankt sich für den Vortrag und schreibt, dass es Spaß gemacht hat, zuzuhören und stellt eine Frage, inwiefern gibt es im Werk Sonnemanns Ansätze zu einer Gesellschaftskritik des Umgangs mit Behinderungsformen? Ich analogisiere das gerne am Phänomen der Zeit. Es ist Teil der kapitalistischen Optimierungslogik, Zeit in der Produktion einzusparen. Sehbehinderte Menschen sind insbesondere auf diese Verknüpfung zwischen Zeit, Optimierung und Visualität zurückgeworfen. Aufgrund des fehlenden Sehsinns brauchen viele Sehbehinderte mehr Zeit, um Abläufe zu verstehen, die primär visuell konzipiert wurden. So schleicht sich über Zeit und den primären auditiven Zugriffswelt direkt die Problematik einer primär visuell organisierten Gesellschaft ein, die im Kapitalismus dazu neigt, nicht produktive Mitglieder auszusortieren. Sehbehinderte Menschen gelten heute immer noch als Menschen, die auf den ersten Arbeitsmarkt eingegliedert werden müssen. Ich hoffe, meine Frage und mein Anliegen ist klar geworden. Ansonsten kommentiere ich dies gern auch nochmal auditiv. Ja, vielen Dank für die spannende Frage, die, glaube ich, oder mir zumindest klar geworden ist. Zu der Frage speziell äußert sich Sonnemann gar nicht so ausführlich und ich glaube, das wäre zum Beispiel eine ganz wunderbare Fortführung dessen, was Sonnemanns Kritik auch des okularen Weltzugangs betrifft, das auf die Frage von Beeinträchtigungen des optischen Sinns oder der Sehfähigkeit, das daraufhin zu befragen. Sonnemann selbst, das hatte ich ja am Anfang genannt, hat lange Zeit als Psychotherapeut gearbeitet, das heißt, er war eher mit sogenannten ungesunden Zuständen des Seelenlebens beschäftigt und also mit dem, was der Norm zuwiderläuft. Und da zeichnet sich Sonnemann als jemand auf, der eben gerade nicht daran interessiert ist, durch Therapie die Menschen wieder zu arbeitsfähigen Subjekten zu machen und Therapie als etwas zu begreifen, die Norm herzustellen, sondern sein Ansatz ist gerade, dass eigentlich Therapie nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie dazu führt, dass man die Gesellschaft therapieren muss und die Gesellschaft therapiebedürftig ist und eben so etwas wie der ökonomische Verwertungsdruck, ja, seinerseits kritisch reflektiert werden muss und nicht durch Therapie in die Subjekte zurückgebracht werden soll. Und ich denke, genau an dieser Schnittstelle kann man sicherlich auch nochmal über andere Formen von ja, ökonomischen Zurichtungen nachdenken, die Menschen eben danach einteilen, ob sie jetzt vermeintlich wertvolle oder arbeitsfähige Teile der Gesellschaft sind oder angeblich nicht zum produktiven Erwirtschaften in dieser Gesellschaft beitragen. Markus Beiswanger fragt, lässt sich die besondere Stellung des Hörens bei Sonnemann auch darauf zurückführen, dass es weniger willkürlich steuerbar ist und sich die Ohren nicht so einfach schließen lassen wie die Augen? Ja, vielen Dank. Das wäre naheliegend, das so zu deuten. Und also ich glaube, ganz von der Hand zu weisen ist dieser Zusammenhang nicht. Gleichzeitig hat diese Denkfigur aber so ein Stück einen Hang zu dem, was positive Anthropologie machen würde oder positivistische Anthropologie, nämlich irgendwie nach Konstanten im menschlichen Leben aufgrund biologischer Ausstattung zu fragen. Worauf Sonnemann hinweist, ist, dass ja auch das Hören natürlich gesteuert werden kann und wird. Also wenn ich auf etwas hinhöre, dann höre ich die Sachen anders, als wenn ich etwas an mir, an meinem Ohr vorbeiziehen lasse. Und das ist vielleicht nicht in der gleichen Weise sichtbar, wie das, was das Auge macht, wenn es irgendwohin fokussiert, aber es ist doch eine Form des sich Ausrichtens. Und gleichzeitig kann natürlich auch das Auge einfach die Linse etwas weniger scharf stellen und Dinge an sich vorbeistreichen lassen oder auch in eine etwas passivere Haltung zurückfallen. Also diese klassische Gegenüberstellung, die es in der Anthropologie gerne gibt, ist das Auge, das aktive, der aktive Sinn wäre und das Ohr der passive Sinn. Das würde Sonnenmann eigentlich kritisieren und eher sagen, dass es ein Stück der Form der Vergesellschaftung der Sinnesorgane ist, dass denen so eindeutig diese Funktionen zugeschrieben werden. Gleichzeitig aber ist dann trotzdem zumindest das daran, dass man die Augen einfach schließen kann und um die Ohren zu verschließen, muss ich da eben Wachs reinstopfen, wie wir bei Kafka gehört haben. Und insofern hat der akustische Sinn dann vielleicht doch ein etwas offeneres Potenzial, wobei sich eben schlussendlich die Frage nicht beantworten lässt, ob das jetzt an der organischen Ausstattung liegt oder an der Art und Weise, wie diese Sinne durch die Gesellschaft und die Geschichte geformt werden. Christine schreibt, die Dominanz des Visuellen in der kapitalistischen Verwertungslogik ist ja selbst schon ikonografisch. Mir fallen dazu Stichworte wie Times Square oder viele dystopische Science-Fiction mit ihrer Omnipräsenz von Werbung ein. Aber während mit Beginn der Verbreitung der sogenannten Social Media von Rückkehr der Schriftlichkeit gesprochen wird, habe ich eher den Eindruck, wir leben in Zeiten der unreflektiert losplappernden WhatsApp-Sprachnachrichten und der Hörbücher in einer Beginnzeit der allgegenwärtigen Flüchtigkeit des bloß Gehörten. Das ist ja vielleicht, also, oder ich habe dazu auch Assoziationen zu der Frage, um das vielleicht nur zu ergänzen, weil du hattest in dem Abschlusszitat, als du das eingeleitet hast, oder da kam auch so ein bisschen sozusagen das Stichwort vom Zeitalter des Auditiven und ich habe es nicht mehr ganz in Erinnerung, aber es klang auch nicht ganz positiv. Also das ist, finde ich, tatsächlich auch eine interessante Frage, weil es ja vielleicht auch eine Art von Verdrängung darüber gibt, dass sozusagen überall Musik drüber gelegt ist und man sich auch im Alltag mit Kopfhörern zum Beispiel ganz oft bewegt. Also das ist ja, da deutet sich ja schon auch etwas an, dass eine bestimmte Art des Hörens sich auch über vieles drüber schiebt, so, ne? Absolut, das hatte ich ja vorhin, glaube ich, auch schon angedeutet, dass es nicht so einfach ist, zu sagen, man muss einfach nur gut hören und dann wird es besser und das Ohr ist per se das subversive Organ, wohingegen das Auge das ja, durch Gesellschaft nur zugerichtete instrumentelle Organ ist. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass es ja, Aspekte eines unkritischen Weltzugangs auch im Hören gibt und sowohl die von Christine bzw. Gomez genannten Punkte als auch von dir, Lukas, zielen auf jeden Fall dahin und das führt mich vielleicht nochmal zurück zu dem Hörmodell, mit dem ich ja in gewisser Weise abgeschlossen habe, bevor Sonnemann mit einem ähnlichen Gedanken nochmal zu Wort kam. Ich glaube, es ist nicht so, dass man sich einfach auf irgendein sinnliches Potenzial stützen kann und dann denken kann, dass alles besser wird. Es geht vielleicht eher darum, die an die Möglichkeiten zu erinnern, aber gleichzeitig in diesem Erinnern zu erkennen, dass wir einfach mit beschädigten Sinnen denken und vermutlich in den oder sehr wahrscheinlich in den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir uns befinden, nicht daraus kommen, auch in unserer Subjektivität so zugerichtet sind, dass wir derzeit zumindest gar nicht in der Lage sind, wirklich das zu empfinden, was man empfinden könnte an sowohl sinnlicher Lust als auch Glück. Und ja, ich glaube, insofern bleibt das immer ein abgebrochener Versuch, an die erfüllenden Potenziale des Hörens, aber auch des Sehens zu erinnern. Und es gibt immer auch Aspekte, die genau das Gegenteil tun. Und das permanente Hintergrundbeschallung, von der ich schon gesprochen habe, ist sicherlich eines der schlagendsten Beispiele, und durch neue Technologien kommen da auch andere Möglichkeiten in die Welt, wie eben auch das Hören eingespannt und zugerichtet werden kann. Maggie oder Maggie fragt nach einer Quelle, weil du dich auf Herder bezogen hast, und fragt, wo das quasi her ist bei Herder. Das kann ich gerne machen. Das ist die Abhandlung über den Ursprung der menschlichen Sprache. Das gibt es auch als Reklamheftchen. Ein sehr lesenswerter Text, wie ich finde. Vielleicht nutze ich das auch. Die Quelle findet sich natürlich auch in meinem Buch. Und an dieser Stelle möchte ich kurz darauf hinweisen, dass über einen Universitätszugang man in der Regel zumindest das E-Book von dem Buch auch herunterladen kann, weil die meisten Universitäten da den Zugang zu Metzler, zu dem Metzler Verlag haben. Insofern wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, die Quellen und das, was ich heute vorgetragen habe, nochmal sich anschauen zu können, ohne dass man jetzt das Buch, was leider nicht so günstig ist, bestellen muss. Till Gartmann stellt eine sehr kurze, aber sehr konzentrierte Frage, wie ich finde. Wie verträgt sich eigentlich die Graphologie mit der okularen Tyrannis? Ja, das ist eine wirklich sehr gute Frage, Till, die du da stellst. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und bin da zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Es ist aber unglaublich spannend, dass Sonnemann diese Graphologie ja gerade in Amerika betreibt, übrigens genauso wie seine Ausdeutung der Daseinsanalyse und der Existenzphilosophie, und dass er sich von diesen beiden Dingen eigentlich distanziert in dem Moment, wo er in den 50ern nach Deutschland zurückgeht. Ich glaube, bei der Existenzphilosophie liegt das so ein Stück weit auf der Hand, dass man in Amerika vielleicht in einem etwas unbefangeneren Jargon, oder nicht Jargon, sondern in einer etwas unbefangeneren Sprache über diese Dinge sprechen kann, als in dem Land, in dem der Jargon der Eigentlichkeit ja zu Hause ist und wo zu der Zeit auch in diesem raunen Jargon weitergesprochen wird. Bei der Graphologie ist es, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten, ob jetzt die Rückkehr nach Deutschland irgendwie auch etwas mit der, dem Ablassen von der Graphologie zu tun hat. Ich würde es eher dahingehend nochmal deuten, dass das eigentlich zeigt, dass Sonnemann gar nicht das Sehen per se kritisiert, sondern sagt, es gibt auch Arten und Weisen, wie man sehr sensibel auf Dinge blicken kann und vielleicht sich auch so etwas wie Handschrift anschauen kann und darin spontan und frei assoziativ etwas ausdeuten kann. Insofern gibt es auch ein Potenzial des Sehens, was nicht bloß verdinglicht ist. Marcel stellt eine Frage und deutet durch das Smiley schon an, dass sie vielleicht etwas ironisch gemeint ist. Ist das Weghören bei einem Tinnitus eine bürgerliche Kulturtechnik? Wahrscheinlich nicht, antworte ich mit einem lächelnden Ausdruck zurück. Vielleicht kann ich eine abschließende Frage stellen. Das ist mir als Frage nochmal so auch in den Sinn gekommen im Vorgang dieses Vortrages, weil mir nämlich noch ein anderes Zitat von Nietzsche eingefallen ist, das auch im Zuge der damaligen KSR-Reihe 2011 eine Rolle gespielt hat. Deswegen, weil in deinem Buch deutest du an, dass Nietzsche für Sonnemann durchaus wichtig gewesen ist. Und ich fände es interessant sozusagen, was Sonnemann da vielleicht bei Nietzsche gefunden hat. Dieses Zitat von Nietzsche kann ich auch kurz oder anfangen vorzulesen, das ist aus dem Zarathustra, wo Nietzsche schreibt: Und als ich aus meiner Einsamkeit kam und zum ersten Male über diese Brücke ging, da traute ich meinen Augen nicht und sah hin und wieder hin und sagte endlich, das ist ein Ohr so groß wie ein Mensch. Und dann beschreibt er das noch weiter, dass er halt näher rangeht und dann genauer hinschaut und dann eben entdeckt, dass an diesem großen Ohr so ein kleines Männlein mit einem kleinen Seelchen dran baumelt und sozusagen dieses Ohr so überdimensioniert groß ist und dann kommt noch das Volk daher und erzählt voller Ehrfurcht, dass das halt ein Genie ist. Und ich habe diese Stelle im Zarathustra halt so ein bisschen so gedeutet, dass Nietzsche da schon auch so ein bisschen seiner Verachtung gegenüber der Spezialisierung eines einzelnen Sinns halt Ausdruck verleiht und dass er nicht unbedingt sozusagen dem spezialisierten Hörer so positiv gesinnt war. Wie ich es in einem Buch gelesen habe, gibt es trotzdem auch bei Nietzsche ja vielleicht so eine Art Hellhörigkeit. Ich finde das eben spannend, eben zu schauen, ja, wie sich sozusagen so eine kritische Theorie des Hörens dann vielleicht auch anbahnt und dann ja bei verschiedenen Herder hast du ja auch genannt, aber ja, wie vielleicht der Nietzsche-Bezug da auch ist bei Sonnemann. Ja, unbedingt den gibt es. Das ist erstmal eine schöne Stelle, auf die du gerade hinweist und ich glaube, das würde sich auch für Sonnemann sagen lassen, dass wenn man denkt, nur auf das Hören konzentriert, könnte man die Welt umfassend erfahren, dann wäre das zu kurz gegriffen und sozusagen der fachidiotische Zugang zur Welt, der sich in diesem überdimensionierten Ohr äußert, ist sicherlich nichts, was Sonnemann jetzt hier vorschwebt. Der andere Punkt, dass es auch bei Nietzsche einen positiven Bezug auf das Hören gibt, der stimmt absolut und das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Inspirationsquellen für Sonnemann. Sonnemann übernimmt so eine Formulierung, ich glaube, es ist aus Jenseits von Gut und Böse, wo nämlich Nietzsche sagt, dass die Deutschen beim Lesen ihre Ohren ins Schubfach gelegt hätten und eigentlich gar keine Sensitivität für die Akustik der Sprache hätten und irgendwie nur im Staccato und im holpernden Tonfall ihre Bücher lesen können und auch schreiben. Sondern man übernimmt dieses, wie ich finde, ganz schöne Bild und sagt, es ist aber gar kein so hoffnungsloses Bild, denn die Ohren können ja aus dem Schubfach aus auch wieder herausgenommen werden. Und bei Nietzsche geht es sehr stark bei der Akustik der Sprache um so etwas wie das rhetorische Element und auch das Lebendige an Sprache, wo Sprache nämlich etwas ist, was mit der Atmung zu tun hat, was mit Hebung und Senkung zu tun hat. Und all diese Elemente fallen dann eben runter, wenn man Sprache nur als Funktionsträger und irgendwie als Aneinanderreihung von Buchstaben versteht. Und das ist auf jeden Fall eine Erkenntnis von Nietzsche, die Sonnemann übernimmt und die ihn, glaube ich, auch inspiriert hat zu seinen Auseinandersetzungen mit dem Hören und dem Verhältnis von Hören und Sprache. Vielen Dank. Da ich jetzt erstmal auch keine weiteren Wortmeldungen mehr sehe, würde ich vorschlagen, die Veranstaltung an der Stelle erstmal zu schließen. Ich glaube, dass es deutlich geworden ist und sich an vielen Stellen gezeigt hat, dass viele Aspekte dessen, was du heute vorgetragen hast, Martin, dass sich das noch weiterziehen wird in den nächsten Veranstaltungen. Und ich denke auch insbesondere in der nächsten Veranstaltung, die schon in einer Woche stattfindet, am Donnerstag, da wird nämlich Irene Lehmann über Luigi Nono referieren. Und das ist da vielleicht spannend, weil es tatsächlich bei Nono ja tatsächlich auch das Zusammengehen von visuellen und akustischen gibt. Also er arbeitet mit der Bühne als Instrument und da spielen Projektion und das Visuelle auf jeden Fall eine Rolle und aber sozusagen es ist eine formvollendete Musik trotzdem und beides gehört da zusammen. Vielleicht werden ähnliche Fragen also in diesem Vortrag oder in der Diskussion dann auch nochmal auftauchen. spektakel.blogsport.de ist die Adresse, wo ihr die Hinweise findet für die nächsten Veranstaltungen. Und weil auch die Frage im Chat nochmal aufkam, ob der Vortrag aufgezeichnet wurde, er wird aufgezeichnet. Martin und ich werden nachher, denke ich, nochmal drüber sprechen, in welcher Form wir das dann veröffentlichen. Aber in der Regel, genau, sind die Vorträge der Reihe immer dann mit einer gewissen Verzögerung dann auch nachzuhören. Ja, ich danke dir ganz herzlich, Martin, für den Vortrag. Ich danke für die spannenden Fragen und für die Diskussion und würde mich an der Stelle erstmal verabschieden. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich nochmal für die Einladung und für die Möglichkeit, heute in diesem Format zu sprechen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei den unsichtbaren Gästen, die ja aber doch sehr präsent waren und wo zurzeit die Möglichkeit nicht gegeben ist, sich vor Ort zu treffen, man dann mit seinem Glas Wein zu Hause sitzt. Es ist doch schön, so viele Leute hier zumindest mit dem Namen gesehen zu haben. Und vielen Dank für die ganzen spannenden Fragen. Es hat mich sehr gefreut.